Herzlich willkommen zum Podcast Deviren Gedanken, heute mit dem Thema Don't Pimp My Podcast. Also ich ging gestern durch die Straßen und da kamen mir so ein paar aufgemotzte Autos entgegen, mit Chromfelgen, tiefer gelegt, Anlage drinnen, utz, was weiß ich alles. Drum und dran, als wären sie direkt von der Westcoast entsprungen und als hätte Exhibit seine Finger dran gehabt. Also ich finde das total scheiße. Heutzutage wird alles gepimpt. Und ich habe dann ins Internet geschaut und bei Google mal eingegeben Pimp My. Ihr könnt euch da gar nicht vorstellen, was da alles kam. Da kam Pimp My Fahrrad, Pimp My Toilet, Pimp My Burger, Pimp My PC, Pimp My Book. Ich kann es gar nicht mehr sagen. Und ich muss jetzt sagen, ich bin dagegen. Ich bin gegen Pimp Whatever auch. Und deswegen werde ich meinen Podcast auch sicher nicht pimpen. Allerdings eine Ausnahme gibt es. Ich habe da ein super Video gefunden, auch mit dem Exhibit, und zwar heißt das Pimp My Bride. Und ja, ich glaube, der Name sagt schon alles. Ich habe den Link online gestellt auf meiner Seite ahandler.zaffen.at/podcast und auch ein paar Screenshots von dem Video gemacht, falls ihr kein Breitband habt, dass ihr euch das auch anschauen könnt. Und ein Tipp noch zum Schluss. Alle ihr da draußen, lasst euch nicht pimpen. Bis die Tage.